Über die gemeinsame Erklärung der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK beschleunigen wir den endgültigen Sieg für die selbstständige Vereinigung, getreu dem heiligen Vorhaben der unvergleichlich großen Menschen mit der Liebe zum Vaterland und der Nation und dem unvergänglichen großen Programm für die Vereinigung des Vaterlandes, berichteten am 16. und 17. Mai die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Internet-Homepage Guoji Guangbowang, die indische Zeitung Rising Europe, die britische Zeitung Guardian, der amerikanische Sender VOA und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und Zizi.